Schillers Briefwechsel mit Kana. Schiller an Huber, Mannheim, 7. Dezember 1784. Nimmermehr können Sie mir's verzeihen, meine Wertesten, dass ich auf Ihre freundschaftsvollen Briefe, auf Briefe, die so viel Enthusiasmus und Wohlwollen gegen mich atmeten und von den schätzbarsten Zeichen Ihrer Güte begleitet waren, 7 Monate schweigen konnte. Ich gestehe es Ihnen, dass ich den jetzigen Brief mit einer Schamröte niederschreibe, welche mich vor mir selbst demütigt, und dass ich meine Augen in diesem Moment wie ein Feiger vor Ihren Zeichnungen niederschlage, die über meinem Schreibtisch hangen, und in dem Augenblick zu leben und mich anzuklagen scheinen. Gewiß, meine vortrefflichen Freunde und Freundinnen, die Beschämung und die Verlegenheit, welche ich gegenwärtig leide, ist Rache genug, nehmen Sie keine andere mehr. Aber erlauben Sie mir nur einige Worte, nicht um diese unerhörte Nachlässigkeit zu entschuldigen, nur sie Ihnen einigermaßen begreiflich zu machen. Ihre Briefe, die mich unbeschreiblich erfreuten und eine Stunde in meinem Leben auf das Angenehmste aufgehellt haben, trafen mich in einer der traurigsten Stimmungen meines Herzens, worüber ich Ihnen in Briefen kein Licht geben kann. Meine damalige Gemütsfassung war diejenige nicht, worin man sich solchen Menschen, wie ich sie mir denke, gern zum ersten Mal vors Auge bringt. Ihre schmeichelhafte Meinung von mir war freilich nur eine angenehme Illusion, aber dennoch war ich schwach genug zu wünschen, dass sie nicht allzu schnell aufhören möchte. Darum, meine Teuersten, behielt ich mir die Antwort bis auf eine bessere Stunde vor, auf einen Besuch meines Genius, wenn ich einmal in einer schöneren Laune meines Schicksals, schöneren Gefühlen würde geöffnet sein. Diese Schäferstunden blieben aus, und in einer traurigen Stufenreihe von Gram und Widerwärtigkeit vertrocknete mein Herz für Freundschaft und Freude. Unglückselige Zerstreuungen, deren Andenken mir in diesem Augenblicke noch Wunden schlägt, löschten diesen Vorsatz nach und nach in meinem harmvollen Herzen aus. Ein Zufall, ein wehmütiger Abend erinnert mich plötzlich wieder an Sie und mein Vergehen. Ich eile an den Schreibtisch, Ihnen, meine Lieben, diese schändliche Vergessenheit abzubitten, die ich auf keine Weise aus meinem Herzen mir erklären kann. Wie empfindlich musste Ihnen der Gedanke sein, einen Menschen geliebt zu haben, der fähig war, Ihre zuvorkommende Güte so wie ich zu beantworten. Wie mussten Sie sich eine Tat reuen lassen, die Sie an dem undankbarsten auf dem Erdboden verschwendeten? Aber nein, das Letztere bin ich niemals gewesen und habe schlechterdings keine Anlage, es zu sein. Wenn Sie nur wenige Funken von der Wärme übrig behielten, die Sie damals gegen mich hegten, so fordere ich Sie auf, mein Herz auf die strengsten Proben zu setzen und mich diese bisherige Nachlässigkeit auf alle Arten wieder ersetzen zu lassen. Und nun genug von einer Materie, wobei ich eine so nachteilige Rolle spiele. wenn ich ihnen bekenne, daß ihre Briefe und Geschenke das angenehmste waren, was mir vor und nach in der ganzen Zeit meiner Schriftstellerei widerfahren ist, daß diese fröhliche Erscheinung mich für die mancherlei verdrießlichen Schicksale schadlos hielt, welche in der Jünglingsepoche meines Lebens mich verfolgten, dass, ich sage nicht zu viel, dass sie, meine Teuersten, es sich zuzuschreiben haben, wenn ich die Verwünschung meines Dichterberufes, die mein widriges Verhängnis mir schon aus der Seele presste, zurücknahm und mich endlich wieder glücklich fühlte. Wenn ich ihnen dieses sage, so weiß ich, dass ihre gütigen Geständnisse gegen mich sie nicht gereuen werden. Wenn solche Menschen, solche schöne Seelen den Dichter nicht belohnen, wer tut es denn? Ich habe nicht ohne Grund gehofft, sie dieses Jahr noch von Angesicht zu sehen, weil es im Werke war, dass ich nach Berlin gehen wollte. Die Dazwischenkunft einiger Umstände macht diesen Vorsatz wenigstens für ein Jahr rückgängig. Doch könnte es kommen, dass ich auf der Jubilatemesse Leipzig besuchte. Welche süße Momente, wenn ich sie da treffe und ihre wirkliche Gegenwart, auch sogar die geringste Freudenerinnerung an ihre Bilder verdunkelt. Minna und Dora werden es wohl geschehen lassen müssen, wenn sie mich bei meinen neueren poetischen Idealen über einen kleinen Diebstahl an ihren Umrissen ertappen sollten. Ich weiß nicht, ob sie, meine Wertesten, nach meinem vergangenen Betragen mich nach der Fortsetzung ihres Wohlwollens und eines ferneren Briefwechsels würdig halten können, doch bitte ich sie mit aller Wärme, es zu tun. Nur eine engere Bekanntschaft mit mir und meinem Wesen kann ihnen vielleicht einige Schatten derjenigen Idee zurückgeben, die sie einst von mir hegten und nunmehr unterdrückt haben werden. Ich habe wenig Freuden des Lebens genossen, aber das ist das Stolzeste, was ich über mich aussprechen kann, diese wenigen habe ich meinem Herzen zu danken. Hier erhalten Sie auch etwas Neues von meiner Feder, die Ankündigung eines Journals. Auffallen mag es Ihnen immer, dass ich diese Rolle in der Welt spielen will, aber vielleicht söhnt die Sache selbst Sie wieder mit Ihrer Vorstellung aus. Überdem zwingt ja das deutsche Publikum seine Schriftsteller nicht nach dem Zuge des Genius, sondern nach Spekulationen des Handels zu wählen. Ich werde dieser Thalia alle meine Kräfte hingeben, aber das leugne ich nicht, dass ich sie, wenn meine Verfassung mich über Kaufmanns Rücksichten hinwegsetzte, in einer andern Sphäre würde beschäftigt haben. Wenn ich nur in einigen Zeilen ihrer Verzeihung gewiss worden bin, so soll diesem Brief auf das Schleunigste ein zweiter folgen. Frauenzimmer sind sonst unversöhnlicher als wir, also muss ich den Pardon von solchen Händen unterschrieben lesen, mit unauslöschlicher Achtung der ihrige S.